In 60 Filmen hat sie agiert, über 200 Lieder aufgenommen, über 300 Texte verfasst und 7 Bücher geschrieben. 1970 erschien ihr erstes Buch, eine Autobiografie. Es wurde eine literarische Sensation, ein internationaler Bestseller, Der geschenkte Gaul. Als wir diese Lesung planten, erfreute sich die 77-jährige Hildegard Knef, die in ihrem Leben 56 Operationen überstanden hatte und von sich selber sagte, sie habe mehr überlebt als gelebt, noch relativ guter Gesundheit. Am 1. Februar starb sie an den Folgen einer Lungenentzündung und wurde unter großer Anteilnahme ihres Publikums in Berlin beerdigt. Zitat: Es war ein tolles Erlebnis, als mein geschenkter Gaul in allen amerikanischen Magazinen als Wunderkanone hochgejubelt wurde, sagte Hildegard Knef in einem Interview und weiter. Da habe ich mich wirklich gefreut, das war mir wichtiger als alles andere. Dennoch haben mich Menschen gefragt, wer hat denn das für Sie geschrieben? Da habe ich einfach einmal ausgeholt und zugeschlagen. Das hat mich wirklich gekränkt. Ich habe doch nicht 2 Jahre lang täglich von morgens um 8 bis abends um 6 vor der Schreibmaschine gesessen, um mir so eine dumme Unterstellung gefallen zu lassen. Zitat Ende. Zu Hildegard Knefs Erinnerungen, in denen sie in unnachahmlich ungeschönter, schnodderiger Sprache die Zeit zwischen 1930 und 1950 beschreibt, passt eigentlich nur eine Stimme, die raue, rauchige Stimme der Knef. 1998 nahm Axel André in den Privaträumen von Hildegard Knef in Berlin eine von ihr selbst sorgsam gekürzte Hörfassung ihres Buches auf. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, lautet das Sprichwort. Der geschenkte Gaul, der Titel ihres Buches. Und das Buch beginnt mit einer Liebeserklärung an ihren Großvater, mit seinen Anisbonbons und seiner Apfeldiät.